أبكي عليكم بشام، عليكم بشام بعيون مظلوم مناضل. Und Allah beschrieb dieses Land als das gesegnete Land. عليكم بشام، عليكم بشام والمنازل. O du glückselige Scham, O du glückselige Scham. واحمل مخارج. Engel von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die sind die Malaike, die über Scham ihre Flügel ausbreiten. Abdullah ibn Hawala sagt, ihr werdet Armeen vorfinden. Eine Armee werdet ihr vorfinden im Scham und eine im Iran und eine im Jemen. Und schau mal, was Abdullah ibn Hawala macht. Sagt, ja, Rasulallah, suche für mich aus. Alaykum bisham. Alaykum bisham. Richtet euch an Scham. Und Scham, zu Scham sollt ihr gehen. Ja, Rabbi, sun a'radahum. ونفوسهم من كل قاتل. Es wird immer eine Gruppe in meiner Umma geben, die siegreich ist, und es werden ihnen nicht schaden. Es wird ihnen keiner schaden, der sie im Stich lässt. Und diese Taifa Mansura ist in Scham. Also ihr sollt euch, schließt euch der Taifa Mansura an in Scham. Und sie sagten, was befiehlst du uns, ja Rasulallah? Er sagte, haltet euch an Scham. وعليه أصبح حوبة دمع الثكالى والأرامل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم عما بعد. Meine lieben Geschwister, bei den Ereignissen, in die wir in der letzten Zeit beobachten und bei den Geschehnissen, was in Scham passiert, was sich auf diesem gesegneten Boden abspielt, ist es unumgänglich, dass wir schweigen und nichts zu diesen Ereignissen dort sagen. Das Beste, was wir sagen können über dieses Land, ist, dass dieses Land gesegnet ist und dass der Koran und die Sunna diese Segnung für dieses Land bestätigen. Allah subhanahu wa ta'ala hat in verschiedenen Ayat die Segnung dieses Landes bestätigt. Sheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah hat eine kleine Risale, die heißt Manakibu Shami wa Ahliha. die Tugend des Schames und denen ihrer Einwohner. Und in dieser kleinen Risale bringt Sheikh Islam ibn Taymiyyah Beweise über die Segnung über dieses Land. Und er bringt 5 Ayat aus dem Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache bestätigt. Im Zusammenhang mit Musa a.s. sagt Allah subhanahu wa ta'ala: وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِكَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. Und wir gaben dem Volk, das unterdrückt war, die östlichen und westlichen Gegenden des Landes zum Erbe, das wir gesegnet haben. Und hiermit meint man Scham. Und Allah bezeugt in diesen Ayah, dass das Land Scham ein gesegnetes Land ist. Und Allah sagt zu seinem Gesandten: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Gepriesen sei er, wer? Allah subhanahu wa ta'ala, der mit seinem Diener bei Nacht von der heiligen Kultstätte, also von Mekka, nach der fernen Kultstätte, also Jerusalem, deren Umgebung wir gesegnet haben. Allah subhanahu wa ta'ala, und wir wissen und kennen alle diese Geschichte, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in der Miraj-Nacht nach Jerusalem gebracht wurde und dort gewesen war. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der Geschichte von Ibrahim: وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Sie wollten eine List gegen Ibrahim. Sie wollten eine List gegen ihn anwenden. Aber wir bewirkten, dass sie selber es waren, die am meisten verloren, also am meisten verloren hatten. Und wir retteten Lut in das Land, was für die Menschen in aller Welten gesegnet haben. Was wir also in den Menschen, für die Menschen in aller Welt gesegnet haben. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala bezeugt wieder die Segnung über dieses Land von Scham. Und Allah sagt zu Suleiman: وَلِسُلَيْمَانَ رِيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. Und Suleiman machten wir den Wind dienstbar, dass er dahin brause und auf seinen Befehl in das Land eile, das wir gesegnet haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala bezeugt wieder in diesem Ayah, dass dieses Land gesegnet ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah sagt genauso in Bezug von zu Seba: وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًا ظَاهِرًا وَقَدَرْنَا فِيهَا سَيْرًا وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. Und zwischen ihnen und den Städten, die wir gesegnet haben, legten wir sichtbare Städte an. Und wir bestimmten, dass sie in ihnen umherziehen sollten. Ziehe in ihnen bei Tag und Nacht in Sicht und Frieden umher. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in diesem Ayah sehen wir wieder die Segnung über dieses gesegnete Land von Scham. Und ihr sollt wissen, meine lieben Geschwister, der Scham ist nicht nur Syrien, sondern Scham ist ein Teil vom Libanon. Scham ist ein Teil von Jordanien. Und Scham ist auch ein Teil von Aqsa, wo die Moschee ist. Und es gibt keine Zweifel, dass der beste Teil im Scham ist, wo sich Masjid al-Aqsa befindet. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns in diesen Ayat, und wir sehen, dass Ibrahim alayhi salam in dieses Land Hijra gemacht hat und dass Suleiman sein Reich in diesem Land sich befand. Und wir sehen sogar, dass die Propheten in diesem Land waren und dass Saba und Benu Israel in diesem Land gingen. Und Allah beschrieb dieses Land als das gesegnete Land. in diesen ganzen Ayat. Und Musa a.s. ging in dieses Land, wo der Berg von Tur ist, wo Allah mit Musa sprach. Und in ihm befindet sich Masjid al-Aqsa, die erste Qibla der Muslime. Und in dieses Land, und in diesem Land waren die Propheten von Benu Israel. Meine lieben Geschwister, warum ist dieses Land gesegnet? Man meint nicht, dass das Land gesegnet ist, dass da viel wächst und so. Dieses Land ist gesegnet, weil Allah die meisten Propheten in dieses Land geschickt hat. Wir wissen, dass Isa a.s. dort war. Wir wissen von Ibrahim a.s. Und wie wir gesehen haben, Suleiman a.s., sein Reich hat sich dort befunden. Wegen dieser Anmengen von den Propheten, die in dieses Land gesandt wurden, ist dieses Land gesegnet. Und es wird deutlich in den Ahadith von Nabi sallallahu alaihi wasallam, in Ahadith, die authentisch sind, von Zayd ibn Thabit wird überliefert, Samiatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Ya Tuba li Sham, Ya Tuba li Sham, Ya Tuba li Sham. Dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dreimal gesagt hat, gesegnet sei Scham, gesegnet sei Scham, gesegnet sei Scham. O du glückselige Scham, kann man auch sagen. O du glückselige Scham, o du glückselige Scham. Qalu ya Rasulallah, wa bima dhalik? Qal, tilka al-malaikatullahi basitu ajnihataha ala Scham. Und die sind die Engel von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die sind die Malaike, die über Scham ihre Flügel ausbreiten. Die über Scham ihre Flügel über den Scham ausbreiten. Und im Sahih Hadith wird überliefert von Abdullah ibn Hawala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Satajiduna ajnadan jundan bil Scham, wa jundan bil Iraq, wa jundan bil Yemen. Abdullah ibn Hawala sagt, Ihr werdet Armeen vorfinden. Eine Armee werdet ihr vorfinden im Scham und eine im Irak und eine im Jemen. Und wahrlich, wallahi, meine lieben Geschwister, und ihr bezeugt, dass er nicht von seinen Gelüsten spricht. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَى. Wir sehen heute ganz genau, dass diese drei Armeen vorhanden sind. Eine Armee in Jemen ist schon vorhanden und eine Armee im Irak. Und jetzt wird auch eine Armee in Scham, in Syrien aufgebaut. Qala Abdullah, faqumtu faqultu khirli ya Rasulallah. Abdullah sagt, ich bin aufgestanden und habe gesagt, ya Rasulallah, wähle für mich aus. So waren die Sahaba, meine Geschwister. Sie waren nicht gesessen, wenn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was gesagt hat, sondern ihre Herzen waren lebendig. Sie waren lebendig und haben die Botschaft des Gesandten sallallahu alaihi wasallam sofort aufgenommen. Und schau mal, was Abdullah ibn Hawala macht. Sagt, ja Rasulullah, suche für mich aus. Alaykum bisham. Alaykum bisham. Richtet euch an Scham. Und Scham, zu Scham sollt ihr gehen. Und man sieht, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam für Abdullah ibn Hawala und für den Rest dieser Umma, Scham, wir sollen uns nach Scham richten. Und falls jemand fragt, wo er auswandern soll, dann soll er nach Scham gehen. Denn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. Und dieser Hadith ist authentisch und es wird von Muawiya radiallahu anhu überliefert. Wenn die Einwohner von Scham verderben, dann gibt es keine Khair unter euch. Es wird immer eine Gruppe in meine Umme geben, die siegreich ist und es werden ihnen nicht schaden. Es wird ihnen keiner schaden, der sie im Stich lässt. Das heißt, meine lieben Geschwister, wir hören heute so viel von dieser Ta'ifatul Mansura. Wir hören sehr, sehr viel von der Ta'ifatul Mansura. Und diese Ta'ifatul Mansura ist in Scham. Also ihr sollt euch, schließt euch der Ta'ifatul Mansura an in Scham. Und es wird überliefert in einem anderen Hadith von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat, und dieser Hadith ist genauso authentisch. Er sagt, es wird ein Feuer hervorkommen in der letzten Periode der Zeit, also in Akhiru Zaman, von Hadramaut, das sich in Jemen befindet. Und sie sagten, was befiehlst du uns, ja Rasulallah? Er sagte, haltet euch an Scham. Das heißt, haltet euch an Scham. Wenn die Fitnen kommen, dann sollen wir zu Scham halten. Dann sollen wir nach Scham gehen. Und es wird genauso überliefert von Anas ibn Aus al-Thaqafi, radiyallahu anhu, annahu samia Rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yanzilu Isa ibn Maryama alaihim assalam inda manarat al-Bayda, Sharq Dimashq. Und dieser Hadith ist sehr authentisch. Und höre gut zu, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Was passiert in Scham? Es wird von Aus ibn Aus al-Saqafi überliefert, dass er den Gesandten sallallahu alaihi wasallam hörte, Isa ibn Maryam radiallahu anhuma, Allahs Wohlgefallen auf beiden, steigt herab bei dem weißen Minarett östlich von Damaskus. Und wo ist das östliche Damaskus? Sheikh Islam ibn Taymiyyah sagt, und ihr wisst, dass Sheikh Islam ibn Taymiyyah in Damaskus war und dass Damaskus damals ein Zentrum für Talabul Ilm war und dass sehr, sehr viel Ilm dort war, und natürlich ist Sheikh Islam ibn Taymiyyah auch dort gewesen. Und Sheikh Islam ibn Taymiyyah sagt, Wallahi, der jüngste Tag wird nicht kommen, bevor Isa ibn Maryam von diesem Minarett herab zeigt, und er zeigte auf die Amawi Moschee, an die östliche Minarett von der Amawi Moschee, wo damals auch weiß war, und sie ist einmal verbrannt worden, dann haben die damaligen Leute die Moschee, also diese Minarett, erneuert und in weiß gestrichen. Und meine lieben Geschwister, wenn du weißt, dass Isa alaihi salam vom im weißen Minarett östlich, also von Damaskus herunterkommt, was sollen wir dann machen? Die ganzen Ahadith deuten, dass die letzte Zeit und die größten Schlachten vor dem Qiyama in Scham stattfinden. Und es wird von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, dass er sagte, أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعثا من الموالي أكرم العرب فرسا وأجودهم سلاحا يؤيد الله بهم الدين. Und diese ist auch ein authentischer Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, wird überliefert, dass er den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagen hörte, wenn die großen Schlachten ausbrechen, wird Allah aus Damaskus Unterstützer schicken, von denen ehrenhaftesten Arabern reitend und am besten mit Waffen umgehen. Mit ihnen wird Allah diesen Dien unterstützen. Und es wird überliefert genauso, dass سلم ابن نفيل رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقروا دار المؤمنين بالشام. فسلم ابن نفيل الله سبحانه gefallen auf ihn, dass رسول الله صلى الله عليه وسلم sagte, das Land der Gläubigen ist Scham. Und meine lieben Geschwister, wenn ihr wisst, dass Isa عليه السلام in dieses Land kommt und dass wenn die Zeiten der Fitnen kommen, dass man nach Scham gehen soll. Und wenn ihr wisst, dass das Haus der Gläubigen in Scham ist, was sollt ihr machen? Was sollen wir denn machen? Und es gibt Leute, die wandern in ein Land aus und ein nicht-islamisches Land, wie zum Beispiel nach England oder verschiedene Länder, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam es nicht empfohlen hat, dorthin zu gehen. Wenn du doch suchst nach der Hijra, dann wandere doch aus dahin, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dir das empfiehlt. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam empfiehlt, wenn die Fitnen kommen, dann geht nach Scham. Geht nach Scham. Wenn die Fitne kommt, dann geh nach Scham, mein lieber Bruder. Das ist die beste Empfehlung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam empfiehlt ihn. Und wallahi, Nabi sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass die besten Geschöpfe in einem Hadith die besten Diener Allahs sich in diesem Land treffen werden. Und wahrlich, wir wissen, dass die besten Geschöpfe, die wir als best sehen, und das sind die, die ihr heute ihr Leben opfern für diese Ummah, die für diese Umma ihr Blut vergießen, dass sie sich dort versammeln haben. Allahumma zalzil al-arda tahta aqdamihim. Allahumma alayka bil-bashar. Allahumma alayka bil-bashar wa jundahum. اللهم عليك بهم اللهم شتت شملهم وفرج جمعهم اللهم عليك بهم اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انصر المجاهدين في شام اللهم انصرهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم ووحد صفوفهم اللهم عليك بالمنافقين اللهم عليك بالمنافقين والخونة اللهم عليك بالمنافقين والخونة اللهم انصر أهل الشام يا رب العالمين اللهم انصرهم يا رب العالمين والله اللهم تشتر بشار زين أرمي اللهم تشتر زي يا رب العالمين اللهم mach ihre Einigkeit auseinander, ya Rabbal Alameen. Allahumma helf den Mujahideen, ya Allah. Allahumma helf ihn, ya Allah. Allahumma helf ihn. Allahumma bring ihre Wort zusammen und mach ihre Saf stark, mach ihre Reihen stark und schütze sie von den Munafiqin und von den Heuchlern und die, die uns im Stich gelassen haben und die diese Umme im Stich gelassen haben. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين ونابل نامت عيون صغارهم واستيقظت نار المعاول.